IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Mayer. Es freut mich, für Sie Teil 2 unseres aktuellen Themenschwerpunktes zu präsentieren. Tausendmal Ragam, die Beziehung zwischen der nord- und südindischen Klassik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. In Teil 1, Tausendmal Ragam, haben wir zur Beziehung der südindischen, karnatischen Musik mit der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, die musikgeschichtliche Entwicklung der Ragas, die nordindische Form und der Ragams, die südindische Ausprägung in der indisch-klassischen Musik beleuchtet. Die indischen Ragas sind die Grundform der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, die südindische Ausprägung sind die Ragams. Bei den Ragas gibt es 10 Klassifizierungen, die im sogenannten Tat-System von dem indischen Musikwissenschaftler Vishnu Narada Bhaktande definiert wurden. Mit Unterformen stehen dem nordindischen Musiker für die Interpretation 36 Grundtypen zur Verfügung. In Südindien werden 72 Ragams im sogenannten Melakarta-System spezifiziert, das auf das Mela-System um 1550 entwickelt zurückgeht. Aus den 7 Hauptnoten, die auch in der nordindischen Klassik anzutreffen sind, den Saragam Syllables, können 12 Variationen gebildet werden. Diese Skalen und ihre Besonderheiten wollen wir uns heute ein wenig näher betrachten. Die südindische Klassik entwickelte sich eigenständig seit dem 14. Jahrhundert in Indien weiter, während die nordindische Klassik zunächst über Jahrhunderte unter dem Einfluss der persischen Mogulherrschaft und Islamisierung Nordindiens stand. Es gibt Unterschiede zwischen der nord- und südindischen Interpretation der Raga- und Ragam-Formen in der Verwendung der Instrumente. Dazu zählt im indischen Verständnis auch die menschliche Stimme als der wichtigste Klangkörper. In unseren zurückliegenden Sendungen Raga-CDs des Monats zur nordindischen Klassik haben wir den herausragenden Meister Hariprasa Chaurasia auf der Bansuri, der nordindischen Bambusflöte, vorgestellt. In der karnatischen Musik wird die Venu verwendet, eine Querflöte aus Bambus. Die Venu wie auch die Bansuri gibt es in verschiedenen Längenausführungen. Die indische Flöte ist eines der ältesten Instrumente Indiens. Venu, ein alter Sanskritname, wird in einigen Sprachregionen Südindiens durch andere Begriffe ersetzt. Pulangusai finden wir beispielsweise im Tamil und Malayalam. Die Venu wird in der indischen Kultur mit der Hindu-Gottheit Krishna assoziiert. In vielen Abbildungen wird Krishna auf einer Venuvu spielend dargestellt. Der Kosename von Krishna ist daher auch Venu. Bis zum späten 19. Jahrhundert wurde die südindische Flöte für konzertante Aufführungen nicht verwendet. Sarabha Shastri, ein heiliger Brahmane, wird als der Erbauer der karnatischen Flöte verstanden. Neben dem Experimentieren im Instrumentenbau perfektionierte er das Klangbild, um mit einer größtmöglichen Genauigkeit die 7 Hauptnoten nach musikwissenschaftlichem Verständnis und entsprechende Musiknotationen spielen zu können. Die Venu wird in der Regel aus Bambus hergestellt und besitzt 8 Löcher. An einem Ende befindet sich das Anblasloch. In der Haltung vergleichbar einer Querflöte wird mit Öffnen und Schließen durch die Finger der beiden Hände die Länge der Luftsäule verändert und die Tonhöhe erzeugt. Der Tonumfang umfasst 2,5 Oktaven. Eine Besonderheit auf der Venu ist das Gleiten der Finger über die Grifflöcher. Dadurch und durch eine spezielle Überblastechnik verfügt der Künstler, der Flötist, über eine sehr nuancierte Ausdrucksmöglichkeit mit feinsten Abstufungen in der Ornamentik. Dieses Fließen der Töne ist ein zentrales Merkmal der Raga-Musik Indiens. Uns wird nun der große Meister Dr. N. Ramani das Spiel auf der Venu präsentieren. Er gehört zu den berühmtesten und zeitgenössischen Flötenspielern Indiens, neben Pagala Krishnan, Vishwanathan, den Sikkil-Geschwistern, dem jungen Talent Shashank, Professor Prapancham Sitaram. Nadeshan Ramani, Padmashri Dr. N. Ramani, wird in Indien einfach nur Flute Ramani genannt. Im Alter von 5 Jahren erhielt Ramani erstmalig Unterricht von seinem Großvater, dem bekannten Flötisten Sri Ashiur Narayanaswamy Iyer. Ramani stammt aus einer Familie mit langer Musiktradition und wurde 1934 in der heiligen Stadt Tiruvarur geboren. Hier wurden alle großen Komponisten der südindischen Klassik geboren, bekannt als die musikalische Dreieinigkeit, Carnatic Music Trinity. Sri Tyagaraja Swami, Sri Muthuswami Dikshitar und Sri Shyama Sastrigal. Ramanis besonderer Verdienst ist es, als Lehrer eine Vielzahl von herausragenden Flötisten hervorgebracht zu haben. Die Academy of Flute, die von Dr. Ramani 1985 gegründet wurde, steht jedem Musikinteressierten und Flötenliebhaber aus aller Welt offen. Dr. N. Ramani erhielt 1996 für seine Verdienste den Sangeeta Kalanithi, die höchste Auszeichnung, die in der südindischen Musik vergeben wird. Dr. N. Ramani, Flute Ramani, gibt uns einen Eindruck des südindischen Flötenspiels mit folgendem Hörbeispiel. Raga Swarasuddha. Im südindischen Raga-System, im Melakata-System, wird dieser Raga als Ragam Shankarabarnam definiert. Sudha bedeutet in der Übersetzung Nektar und Swara, das ist im alten Sanskrit der Klang des eigenen Atems. Der große Komponist der südindischen Klassik, Tyagaraja, hat mit Swaramaya eine musikalische Abhandlung verfasst, in der die Beziehung von Lord Shivas zu Parvati beschrieben wird, in einer Komplexität der musikalischen Form auf höchstem Niveau. Parvati ist eine indische Göttin, die im Hinduismus als Gattin von Shiva und Mutter von Ganesha und Skanda gilt. Sie ist die Tochter von Himabad, dem Gott des Himalaya. Ihr Name bedeutet Tochter der Berge. Parvati wird oft als die weibliche Hälfte von Shiva dargestellt. Sie ist die Göttin der Schönheit, des Glanzes und der Heiterkeit. Zu ihr kommen die indischen Frauen, um glücklich und schön zu werden. Frauen, die von innerer Schönheit strahlen wollen, wenden sich an Parvati. Mit der Interpretation von Raga Swara Sutta Shankarabarnam wird Dr. N. Ragami begleitet von Sri Chalakuti Narayanaswamy auf der Violine, Sri Guruvayur Dorai auf dem Ridangam und Sri Udupi Sridhar auf dem Gatam. Ramani, den Meister auf der südindischen Flöte Venu, mit dem Raga Sudha in der Interpretation der südindischen Raga-Form, dem Ragam Shankarabharanam. Er wurde begleitet von dem Violinisten Sri Chalakuti Narayanaswamy, Sri Guruvayur Dorai auf dem Ridangam, Sri Udupi Shridhar spielte das Gadam. Mit Satp wird in der westlichen Klassik für den Chorgesang und die Chorusse die individuelle Gesangsstimme männlich wie weiblich geklustert, in Sopran, Alt, Tenor und Bass. Jede Stimmlage umfasst ca. 2 Oktaven. Auf die Verwendung der Noten in der indischen Klassik der Swaras sind wir in Teil 1 unserer Sendung eingegangen und waren dabei auf die Begrifflichkeit Srutis, auf die mikrotonale Struktur der Ragas gestoßen. Der Tonumfang der westlichen Oktave ist in der nord- wie südindischen Musik in 22 Srutis, in sogenannte Mikrointervalle unterteilt, während im Westen eine fixierte Skala von 7 Ganz- und 5 Halbtönen angewendet wird. Die Hauptnoten für die Dur- und Molltonarten sind C, D, E, F, G, A und H. Verwendete man in Indien bis zum 16. Jahrhundert eine Unterteilung von 22 Mikrointervallen. Zunächst schien diese Unterteilung in Indien an Bedeutung zu verlieren. Die Künstler verwendeten die Notenabstände sehr unterschiedlich. Durch die Srutis wird die tonale Lage in der kanatischen Musik durch die Mittellage eines tonalen Raumes definiert. Die männliche Stimme tendiert dabei von Sruti 1 bis 3, die weibliche Stimme von Sruti 4 bis 6. Auch ein Instrumentalist entscheidet sich in Indien nach dem Klangbild seines Instrumentes und den persönlichen Vorlieben. So tendieren die Violinisten danach ihr Spiel auf ein Sruti von 3 und die Wiener Spieler ein Sruti von 4 auszurichten. Die Besonderheit für die nordindischen Ragas und die südindische Form, den Ragams, besteht darin, den Grundton einer Raga-Skala auf das natürliche Klangbild und seine stimmlichen Fähigkeiten auszurichten. Auch ein Instrumentalist in Indien wird zunächst von seinem Lehrer zur Memorisierung der Raga-Form im Gesang ausgebildet. Bereits von Anbeginn der Ausbildung adaptiert der Lehrer die Tonlage des Grundtons auf die natürliche Stimmlage seines Schülers. In dem indischen Musikverständnis ist es legitim, dass jeder Musiker zu seinem Ton findet. Es ist die Personalisierung des Klangs. So können wir nicht annähernd von einer chromatischen Tonerzeugung sprechen, wie wir sie in der Anordnung der schwarzen und weißen Tasten eines Klaviers kennen. Umso interessanter ist, dass sich in der indischen Musikkultur das Harmonium, ein Instrument des Westens, etablieren konnte. Zunächst 2 Beispiele des südindischen Gesangs, dem Kriti, jeweils im Doppelpack mit den Bombay Sisters, den Geschwistern Ranchani und Gayatri und den Toronto-Brüdern Ashwin und Rohin Iyer. Ranchani und Gayatri sind einige der wenigen Duette, die sowohl auf der Violine wie auch im Gesang herausragende künstlerische Leistungen erzielen. Ihr Gesang zeichnet sich durch eine Vitalität, Melodiosität und Emotionalität aus. Ihre Lehrer waren keine geringeren als Sangeeta Bhoshanan T.S. Krenaswamy für die Violine und Sangeeta Kalachara Sri P.S. Narayanaswamy für den Gesang. Ihren ersten Gesangsunterricht erhielten sie von ihrer Mutter Samantha Menakshi Belasubramaniam, die sie auch weiterhin unterrichtet. Ihr Debütkonzert auf der Violine hatten sie beim prestigeträchtigen Indian Music Group Festival of Music mit 13 Jahren. Erst im Jahre 1997 traten sie im Gesang auf und etablierten sich weltweit als anerkannte Sänger des südindischen Gesangs. Die folgende Aufnahme des Rangapura Veera, eine Komposition des Muthuswami Dixitar, zeigt Ranchani und Gayatri im südindischen Gesang Kriti in der Raga-Form Brindavana Saranga. Auf der Violine begleitet Akarai Subbalakshmi, das Mridangam spielt K. Arun Prakash und das Gatam N. Guru Prasad. Und gleich anschließend folgt als zweites Beispiel der südindische Gesang der Toronto-Brüder Ashwin und Robin Iyer. Sie studierten die kanadische Musik in ihren noch jungen Jahren bereits für mehr als 18 Jahre. Sie sind die Schüler des Musikmeisters und Musikwissenschaftlers Sangeeta Kala Acharya Kalayamami Sri S. R. Janakiraman. Er ist bekannt für seine außergewöhnlichen Unterrichtsmethoden. Die Toronto-Brüder folgen in ihren Auftritten einer strengen Tradition, Panamkaram, um das musikalische Erbe der kanadischen Musik zu bewahren. Sie haben bereits große Anerkennung in Nordamerika und in der südindischen Musikszene von Chennai erworben. Die folgende Aufnahme eines Live-Auftritts vom 29. April 2006 in Toronto, Kanada, zeigt Jagannanda Karakanathai von Südindiens berühmtesten Komponisten Thekaraja. Die Performance wurde arrangiert von dem Ratangam-Studenten Nelakshans Kumar. Im Weiteren werden die Toronto-Brüder Ashwin und Robin Iyer von Jayadeva Nair auf der Violine begleitet, die Kanchira spielt N. Ananda Kumar, das Katam Iramana und die Maultrommel E. Suenjar. But the like the sun.